Jetzt heißt es, Großstadtfieber. Du meine Güte, Großstadtfieber. 26 Jahre lang nicht mehr diesen Jingle gehört, doch wiedererkannt. Wie ich eben schon sagte, wir machen mit der Morgenschiene hier einfach weiter. Eben war das Morgengrauen, jetzt machen wir weiter mit dem Großstadtfieber. Ich bleib dran, aber ich kriege wunderbaren Besuch, Unterstützung hier. Wir haben so eine Art Klassentreffen, was ja 30 Jahre im Radio 100 auch beinhaltet. Im Studio sind jetzt Angela Gobelin und Carla Schlender. Guten Morgen. Guten Morgen, Manuela. Und wir haben zusammen früher oder beziehungsweise immer abwechselnd das Großstadtfieber moderiert und zugeschaltet. Außen ist jetzt kein Fake, aus dem sonnigen Palm Springs in Kalifornien ist unser weiterer Moderationskollege Dirk Ludis. Guten Morgen, Dirk. Na, guten Morgen, ist schön gesagt. Hier ist es mitten in der Nacht, meine liebe Manuela. Stimmt ja. Es ist stockduster hier. Aber dafür und, sicherlich schön warm. Du sitzt in der Wüste, oder? Ja, das ist ja Wüste hier. Das wird dann nachts auch relativ kühl. Aber ich muss sagen, ich kriege ja viel zu hören hier von Berliner Freunden. Mensch, das ist immer so schön warm bei dir. Und der ganze Neid kommt dann so rüber von den Berliner kalten Nächten. Aber gerade bin ich ganz furchtbar neidisch, weil ich habe euch jetzt so 2-3 Minuten zugehört und das ist so schön, euch zuzuhören. nach all diesen Jahren. Heute sitze ich alleine hier in der Wüste und bin furchtbar neidisch. Dirk, was hatte ich denn nach Palm Springs? Ich muss ja 30 Jahre mal aufarbeiten. Hier ist Angela, grüß dich. Ist doch so ein Rentnerparadies und Promi-Paradies, ne? Filmstars und so. Ja, und bist du Promi oder Rentner? Ja. Was machst denn du da? Also, eigentlich noch nicht ganz beides. Ich hab nach Kalifornien geheiratet. Wie du tatsächlich weißt, vor einigen Jahren. Und es sind sehr familiäre Gründe, die mich nach Kalifornien gebracht haben. Aber das ist natürlich andererseits nach dieser vermaledeiten Wahl im November gerade auch politisch eine verdammt spannende Zeit. Von daher ist es auch journalistisch gar nicht so uninteressant, momentan hier zu sein. Ist es nicht eher deprimierend, stelle ich mir vor? Das ist einerseits deprimierend, aber andererseits ist es natürlich auch so, dass diese Menschen und die Freunde, die man hat, die sind ja am 8., am 9. November keine anderen geworden. Also zumal Palm Springs ist natürlich so eine liberale Blase. Ich habe, glaube ich, bis heute in der ganzen Stadt noch nicht einen einzigen Trump-Anhänger gefunden. Das lässt sich im Alltag schon noch aushalten. Man glaubt, wenn man die Berichte vielleicht nur liest und hört, dann kommt einem das ganz furchtbar vor. Und das ist natürlich alles ganz furchtbar. Aber andererseits ist das, was hier im Alltag passiert, was hier jeden Tag passiert, das ist natürlich nicht anders, als es vorher war. Und das ist irgendwie auch noch ein Stück beruhigend. Also die amerikanische Demokratie ist noch nicht ganz tot. Ja, das freut uns zu hören. Das ist ja auch eine Möglichkeit, sich wieder zu reaktivieren, ne? Und so alte linke Vorsätze und auf die Straße gehen und all das. Und vielleicht passiert es ja auch irgendwann, dass sich Kalifornien abspaltet. Darauf warte ich ja, dass Kalifornien ein eigenständiges Land wird. Das wäre noch was. Dirk, ja, wirst du dann der Präsident von Kalifornien? Der Außenminister. Den Begriff gibt es tatsächlich schon. Calexit nennt sich das. Genau. Calexit macht hier in Kalifornien auch immer schon wieder die Runde, glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Aber woran ich glaube, ist tatsächlich, dass sich das hier jetzt schon sehr, sehr politisiert. Das kriegt man mit. Ich kriege es bei meinen Freunden, bei meinen Freundinnen mit. Ich habe jetzt gerade eine Geschichte gemacht, die in Bay Area spielt. Da gibt es eine Gruppe wahrscheinlich ganz spannend vorkommen. Da gibt es eine Gruppe von mittlerweile 1500 sind da mit dabei von Schwulen und Lesben und Trans-Menschen, die sich alle zusammentun gegen Trump und auf die Straße gehen, Aktionen machen. Also da passiert schon eine ganze Menge. Das ist, wie gesagt, beruhigend zu hören, Dirk, allein in der Wüste, aber dann doch nicht, weil zumindest im schwulen Rentnerparadies Palm Springs gibt es Widerstand. Ich muss ein bisschen an das kleine gallische Dorf denken aus den Asterix-Comics. Ich finde es so toll. Schade, dass das Sonny Bono, kennst du noch? Radio 100 macht zum ersten Mal so richtig Sinn. Manuela, zusammen habe ich heute rausgefunden, sind wir 103,4 Jahre alt, also genau die alte Frequenz. Du du liebe Güte. Gutes bisschen. Wenn ich an Palm Springs denke, dann denke ich immer an Sonny und Cher, weil Sonny Bono war, glaube ich, mal Bürgermeister von Palm Springs. Echt? Als er noch lebte. Mensch, Dirk, du das könntest... Das ist so unnützes Wissen. Ja, aber ich finde, Dirk könnte zumindest Bürgermeister von Palm Springs werden. Aber dafür starten wir jetzt mal eine Kampagne hier in Berlin. Genau. Wir fangen heute an. Ja. Dirk Ludwigs war President. Ich arbeite dran dazu. Das wird aber, glaube ich, noch ein bisschen dauern. Vorher komme ich dann im Frühling. Wenn es bei euch wieder wärmer wird, komme ich dann auch gerne wieder nach Berlin zurück. Du, hier werden heute 17 Grad. Na, hey, das ist... Hochsommer in Kreuzberg. Davon habe ich jetzt noch nichts gemerkt. Ich buche mal den Flug. Du hattest immer die Montage, oder? Du warst montags Großstadtfieber, ich war dienstags Großstadtfieber. Nee, ich war donnerstags. Montags war Wolfram, oder? Donnerstag war, glaube ich, war ich nicht die und du? Wolfram Hahn. Und wann war ich, bitte? Also wir rekapitulieren nochmal. Ich glaube, montags war Wolfram Haag, der heute kneift. Stimmt. Ich habe seine Nummer irgendwo aufgeschrieben. Den wecken wir gleich mal. Wolfram Haag hat da immer die Gemüsepreise montags gemacht vom Markt. Und dienstags war, glaube ich, Carla, oder? Ich weiß es nicht mehr genau. Das ist ja schon 30 Jahre. Ist so lange her. Ich habe irgendwie in dem Kopf, dass wir werden es mit diesem Telefongespräch nicht klären können. Ich wünsche euch einen wahnsinnig schönen Tag. Ich bin sowas von neidisch. Ich wäre jetzt so gern in Berlin. Ich wäre so gern in der Columbia-Halle. Ich würde das so gerne alles sehen, die Ausstellung, die Gespräche. Und ich verfolge euch. Ich verfolge euch im Internet. Ich verfolge das natürlich mit flatterndem Herzen und wachen Augen. Ich wünsche euch einen wahnsinnig erfolgreichen und schönen Tag und hoffe, dass es ein bisschen von dem Feeling noch da ist, wenn ich in 2 Monaten zurück bin und mir das eine oder andere nochmal von dieser ganzen Aktion erzählen lasse. Ganz, ganz, ganz toll. Danke, lieber Dirk. Du würdest auch abbrechen, wenn du uns alle hier 30 Jahre später sehen würdest. Du glaubst nicht, wer hier so rumkraucht mittlerweile, ergraut und gealtert, aber trotzdem alle noch dabei. Aber wir haben uns alle noch wiedererkannt. Es ist ein wirklich happy Klassentreffen-Feeling hier. Okay, das war Dirk Ludwigs live aus Palm Springs. Der geht jetzt schlafen. Genau. Gute Nacht, Dirk. Gute Nacht, Manuela, und euch noch ganz viel Spaß. Danke. You will be queen. Thinking has turned. Niemand gibt uns eine Chance. Doch können wir sie dann für immer und immer. Und wir sind dann Helden für einen Tag. Radio 100, hier, AB, ich bin's, Angela, hallo. Das passt ja, unser Musikredakteur Andreas hat super Musik ausgesucht und das war David Bowie, der Deutsch sang und sang Helden für einen Tag. Und wir sind auch, wir alten Radio 100 Helden und Heldinnen für einen Tag, heute zu Gast bei Reboot FM 88,4 und Manuela, wir haben eine Studiogästin. Der 8. März sind die Frauen ja auch immer Heldinnen für einen Tag. Leider wenigstens. Nur für einen Tag. Leider nur. Genau. Eva Quistorp, ein, wenn ich das so sagen darf, auch eine Heldin, ein genau wie wir Dinosaurier der feministischen Frauenbewegung. Es gibt, ich habe mal bei Wikipedia geguckt, was du alles gegründet hast an Vereinen, an Initiativen. Es füllt viele, viele Seiten. Du hast, könnte man fast glauben, den Feminismus als solchen erfunden und du bist immer noch nicht müde. Auch nicht um diese Uhrzeit und bist jetzt live bei uns und erzählst uns, was du Besonderes zum Internationalen Frauentag am kommenden Mittwoch planst. Ja, einmal gehöre ich ja zu den jungen Feministinnen der 70er Jahre, die damals nicht so viel mit dem 8. März anfangen konnten. Das fanden wir ja so ein bisschen traditionell und langweilig und dachten, das sind so die Vereine und die Großorganisationen, die sich im Saal treffen und dann an 100 Jahre Geschichte erinnern oder die Sozialdemokraten oder die Kommunisten. Da hatten wir ja nicht so viel mit zu tun. Wir haben ja so ein bisschen mehr frischen, schrägen Wind mit der neuen Frauenbewegung in die Stadt und die Städte und die Dörfer gebracht. Und bevor ich noch was zu unserer tollen Aktion zum 8. März sage, möchte ich doch erstmal ein Loblied auf Radio 100 singen. Sehr gern, das höre ich gern. Ja. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt vertonen kann. Meine Mubina, die 5 Jahre alt ist und aus Afghanistan und dem Iran kommt und im Flüchtlingsheim erst gewohnt hat und jetzt manchmal bei mir wohnt, die kann ja schon so toll Deutsch und kann auch schon toll singen. Vielleicht kann die das nachher euch mit Poetry Slam vorsingen. Also Radio 100 war für mich eine Kraftquelle, eine Quelle von Lust zu haben, am Tag aufzustehen und sich wieder was vorzunehmen. Das war so ein Bindemittel in jeder Wohngemeinschaft, wo man entweder wohnte oder über Nacht war oder mal zu Besuch war, überall. Das war so ein wie, ja, eine Kultur, auf die wir stolz waren, wo ich eigentlich das Gefühl hatte, jetzt endlich fangen wir an mit der Alternativszene, also Frauenszene, Schwule, Lesben, Hausbesetzer, was gab es denn alles, Fahrradfahrer, das war ja damals alles Aufbruch und noch nicht so auf Staatsebene, dass aber mit Radio 100 wir sozusagen unseren Medienkanal hatten, eine eigene Welle hatten, das fand ich wahnsinnig wichtig. Und vor allem war Radio 100 das erste Zeichen für mich, dass endlich Ost- und West-Berlin, die Alternativszene, zusammenarbeiten. Und ich hatte ja Frauen für Frieden unter anderem gegründet, 1980. Und dann hatte ich Bärbel Bohler und Ulrike Poppe, also clandestin bei so einem Treffen in der Kirche in Ost-Berlin getroffen. Danach hatte ich dann totales Einreiseverbot. Aber da haben wir uns noch getroffen. Und dann gab es auch Frauen für Frieden in Ost-Berlin, inzwischen 40 Gruppen sogar in der DDR, die natürlich Schwierigkeiten hatten, verfolgt waren und aber weitergemacht haben. Und Radio 100 war ja auch für Schwerter zu Flugscharen, ja, für Hausbesetzer in Ost-Berlin, eben auch genau für die Frauenszene in Ost-Berlin, ja, eine Brücke, ein gemeinsames Medium und hat uns gegenseitig gestärkt und uns auch immer daran erinnert, wir brauchen uns gegenseitig. Genau, es gab Glasnost, was ja für Ostberlin total wichtig war und es war unglaublich feministisch. Du hast es gestern auch gesagt, Manuela, die erste Eldoradio, also die erste schwul-lesbische Sendung, die dann on-air ging ab dem 1. März 87. Das war am 8. März. Das war am 8. März und hatte auch den Frauentag zum Thema. Genau, damals war es ja noch eine stark schwul-dominierte Sendung. Wir zwei waren ja die ersten Frauen bei Eldoradio, Angela und ich, und es hieß und immer der große Schwung zum Schwulenfunk. Die Jungs haben sich aber nicht lumpen lassen. In ihrer ersten Radio 100 Sendung haben wir tatsächlich was über den Frauentag, also als Schwerpunkt zum Frauentag gemacht. Echt? So war Radio 100. Alle mussten sich mit Frauenthemen befassen, ob sie wollten oder nicht. So ist es heute wieder. Und dann gab es die Dissonanzen, feministische Frauensendung, die auch diese Stadt braucht. Es gab zwar die Zeitpunkte beim SFB, auch ganz tolle Frauen, tolle Sendung, aber für uns, die wir ja jung und wild waren und 20 irgendwas, waren die einfach ein bisschen zu zahm. Und das Wort lesbisch habe ich da vergeblich gehört und gar nicht gehört. Und das gab es dann erst auf Radio 100. Gell? Ja, also super, super, super. Und ich finde es auch wunderbar, dass ihr stolz auf euch seid. Und das habe ich jetzt auch als alte Feministin gemerkt, die viel gegründet hat, dass wir dringend unsere eigenen Traditionen erinnern müssen. Da kann man sich überhaupt nicht drauf verlassen, dass irgendwelche Historiker oder leider auch nicht Historikerinnen oder Zeitgeschichtsforscherinnen oder Genderforscherinnen, die denken nicht an alles, die sind manchmal zu faul, wirklich alle Quellen zu studieren. Und ich finde es wahnsinnig toll und mutmachend, dass ihr an eure eigene Geschichte erinnert. Und also 1001 Dank, ja, und behaltet eure Power. Jetzt aber wieder auf die Straße. Genau, wir gehen wieder auf die Straße. Und wenn er da, euer Freund, der jetzt schlafen geht in Kalifornien, Bürgermeister werden soll von Palm Springs, dann kann er das erstens nur werden, wenn wir ihn hier unterstützen, aber vor allem wollen wir daran erinnern, dass es so zu sein scheint, dass sich Mr. Trump, Mr. Putin und Mr. Erdogan und noch eine Menge anderer Obermacker und Obermachos, die über viel zu viel Waffen und viel zu viel Macht verfügen, also heutzutage auch eben über diese enorme Medienmacht, die es vor 30 Jahren so geballt noch nicht gab, dass diese drei Obermacker sozusagen wir versuchen auf einen Streich zu erledigen, ja, 3 auf 1 Streich oder 7 auf 1 Streich. Also demonstrieren wir am 8. März, wie viele Frauen in vielen Städten, auch ein Frauenkampfdemo ist in Kreuzberg. Aber wir wollen mit Frauen für Frieden und ein paar frechen Künstlerinnen am Brandenburger Tor, sozusagen an dem historischen Ort, unser Zeichen setzen. Welches Zeichen setzt ihr da genau? Wie bringt ihr euch da in Szene? Wie geht ihr nicht unter zwischen den ganzen Touris, die da rumstehen? Also erstens haben wir ein wunderbar großes Transparent, auf dem steht, keine Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Wir wollen selbstbestimmt und frei leben, groß und klar. Das haben die Säulen auch noch nicht gesehen, die alten Säulen. Und dann wollen wir, ich meine, ich stehe eigentlich nicht so auf rosa, weil das ja immer so die Mädchenfarbe war. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja diese Pink Stinks-Initiative und nun gibt es aber auch die rosa Mützen, was wieder so ein bisschen konträr geht. Man sagt ja, dass es heutzutage eine merkwürdige, subversive Bewegung in Berlin gäbe, nämlich dass Frauen wieder stricken und rosa stricken. Ach, ganz das was muss Neues. Ja nicht sein, ja, genau, oder? Ich finde auch. Das kennst du ja als alte Grüne noch, ne? Nein, ich habe nie gestrickt. Nein, ich habe ehrlich gesagt das Stricken aufgegeben für Organisieren. Ich war immer mehr eine, die harte Themen angepackt hat. Also ich demonstriere auch lieber, als dass ich stricke. Ja. Ich oder finde, es gibt viele Formen des Widerstands, oder? Also genau, lieber so eine Sperre machen, ja, eine Sperre mit harten Drähten machen und gute Sprüche sich aushängen. Also es kommen ein paar mit rosa Mützen. Schal habe ich auch erlaubt, damit man nicht stricken muss. Und vor allem alle Farben sind erlaubt, auch von mir aus schwarz und alles. Und wir haben nur das eine Obermotto Frauen und Bürgerrechte. Um beides geht es jetzt ja und die sind ja auch eng verbunden. Also wenn Leute immer nur für Menschenrechte, Minderheitenrechte eintreten, sage ich immer Hallo. Und dazu gehören aber bitteschön die Frauenrechte zuvorderst. Denn in allen Ländern, wo Frauenrechte unterdrückt sind, sei es im Iran oder auch in allen afrikanischen Ländern, damit man nicht hier nur Trump, Putin, Erdogan erwähnen, wo es schlimm genug ist, sind dann immer, wenn Frauenrechte unterdrückt sind und Mädchenrechte, sind auch immer Schwulen, Lesben, Transgender und Minderheitenrechte unterdrückt. Und es ist, soll nicht, ich finde, es, man sollte es öfter umkehren und nicht zuerst von Minderheitenrechten reden, sondern wenn man zuerst von Frauenrechten redet und da genau hinguckt, dann hat man alle anderen Minderheiten und Bürgerrechte meistens mit dabei. Und dafür also, gehen wir also auf die Straße. Dafür zeigen Mittwoch, wir uns am Brandenburger März. Tor um 16 Uhr. 16 bitte Uhr, einigermaßen pünktlich. Ihr dürft eure eigene Transparente in allen Sprachen mitbringen. Ihr dürft Masken mitbringen. Ihr dürft eure Musikinstrumente mitbringen. Und oder wir müssen stricken. Das nein, überhaupt das nicht. Genau. Überhaupt nicht. Gesicht zeigen. Ja, ihr könnt euch aber auch verkleiden und bunt anmalen. Also so wie ihr findet, ihr seid schick und stark. Okay. Kommt schick und stark. 16 Uhr Brandenburger Tor. Uns internationaler Frauentag, 16 Uhr Brandenburger Tor. Danke Eva Quistorp, Urgestein der feministischen Bewegung und Organisatorin der Demo am Mittwoch. Vielen Dank. City's ripped back sides. This is the winding ocean. Passenger. Jawohl. Iggy Pop. Wunderbar. Manuela, das ist richtig schön, hier zu sitzen mit dir. Großstadtfieber. Wie früher. Ne? Wie früher. Nee, eben nicht wie früher. Wir sind eigentlich viel vorbereiteter. Wir haben einen Sendeplan liegen. Das finde ich total genau, abgefahren. Und der ist nicht mit der Hand geschrieben, nee, wie meiner früher im Computer. Immer. Das hatten wir früher überhaupt nicht. Wir werden mit Smartphone fotografiert. Das hatten wir früher ja auch nicht. Und es musste, 30 Jahre hat es gedauert, dass ich mal bei dir übernachtet habe. Das fand ich auch toll. Weil du hier so um die Ecke wohnst und ich gestern noch bis weiß ich wann moderiert habe, diesen wunderbaren Abend, Stilbrüche mit diesen ganz abgefahrenen experimentellen Bands. Das ging unglaublich lang. Du warst schon weg und ich habe heute Morgen zauberhaften Kaffee ans Bett gebracht bekommen, nicht von dir. Nee, ich musste ja schon moderieren. Du musstest ja schon moderieren. Dann haben wir dich gehört, dann sind wir ins Quatschen gekommen und das war echt total nett bei dir. Also, na, das freut mich. Jetzt ja. Wollen alle bei mir übernachten, nachdem sie das gehört haben. AB meldet sich schon. Okay, du bist der Nächste, mein lieber AB, unser Techniker hier. Und wir sind die alte Crew, genau. AB ist da. Ich habe ja mal selbst gefahren und im großen Studio gesessen, habe die Platten eingecued. Wir haben ja noch Vinylplatten, habe diese Cartridge-Jingle und irgendwann trabten dann immer Leute mal durchs Studio, um hinten in die Musikredaktion zu gehen, die dann nicht diese rote Lampe gesehen haben. Dann sprang die Platte, das war immer sehr schön. Wir hatten immer tolle Musikredakteure und einer dieser Hauptmusikredakteure war Hagen Liebing und das ist nun mal so, Sterben gehört auch zum Leben. Hagen ist im vergangenen Jahr gestorben. Er war noch nicht alt, 55 oder irgendwie sowas. Na, so alt das, wie wir. So alt wie wir. Radio und 100 plus 30 Jahre, kann man sich ja ausrechnen. Als ich das gelesen hatte oder auch in Hamburg mitgekriegt habe, da stockt einem natürlich dann auch immer der Atem, wenn Leute sterben. Das sind so, weiß ich, unsere Eltern, ältere Menschen. Aber so Leute in unserem Alter, das ist dann schon, und auch jemand, den du gekannt hast von früher, das ist schon was anderes. Was hast du mit Hagen für Erlebnisse? Na, gute Musik vor allem. Der war der Mensch mit dem besten Musikgeschmack, den ich je erlebt habe. Er hat oft bei uns im Großstadtfieber hier auf Radio 100 die Sendung mit Musik bestückt und ich hatte ja immer morgens sehr schlechte Laune, dafür bin ich ja bekannt. Und wenn Hagens Musik dann spielte, dann wurde selbst ich weich und zauberte mir ein Lächeln aufs Gesicht. Auch durch seine charmante, unkomplizierte Art. Der war Art. Auch immer gut gelaunt. Ja. Der war immer gut drauf. Kein böses Wort, kein Stress irgendwie. Wir waren da so haar und wussten noch nicht, wer kommt als Gast und was geht ab und welches Thema. Hagen war für mich der Inbegriff zu dem, was man heute coole Sau sagt. Und ich weiß nicht, wir haben da was vorbereitet. Genau, ich hab, aus einer Großstadtfieber-Geburtstagssendung von damals. Großen Kiste, da war irgendwie ein Jahr Großstadtfieber und da waren wir alle zusammen, Carla, Wolfram, und haben irgendwie Blödsinn gequatscht und haben Leute dann auch zu uns, und Hagen war dann auch im Studio und hat mit uns geplaudert. Wir hören da kurz mal rein. Yeah, hallo. Also ich bin hier als Musikredakteur stellvertretend, glaube ich, eingeladen und sollte jetzt eigentlich die Frage beantworten, wie wir Musikredakteure dazu kommen, diese Musik, wie ihr sie so hört, zusammenzustellen. Und ich denke, in meinem Fall passiert es meistens. Das ist das klassische Selbstinterview. Richtig. Also ich denke, also rede ich. Und in meinem Fall ist es meistens so, dass ich abends, also kurzfristig noch merke, dass ich am nächsten Tag eine Sendung zusammenstellen muss, und entsprechend der Tages- oder Abendform fällt dann das Programm des nächsten Morgens aus. Und da jetzt hier nach den schrecklichsten Ereignissen gefragt wird oder Albträumen, für Musikredakteure ist es eigentlich am schwersten, sofort, also ad hoc, ein Stück zu irgendeinem Thema rauszusuchen. Kommt jetzt also irgendwie noch ein Gast zusätzlich, der interviewt werden muss, und man muss jetzt zum Beispiel was zur Partnerwahl, wie vorhin, raussuchen oder zum Camping und so weiter oder zum Waldsterben, dann rennt man innerhalb von 3 Minuten ins Archiv und sucht. Ach, das war schön. Such doch mal schnell einen Musiktitel zum Waldsterben raus. So war das bei Radio 100. Aber Hagen hat es immer unaufgeregt geschafft, ne? Ja, und der war auch ja The Incredible Hagen. Eigentlich war er ja so ein super Promi und hat das aber nie so... Also ich habe nie gemerkt, dass er der Ärzte-Promi ist oder so. Auch später, ich habe ihn irgendwann mal in Hamburg, ich muss gerade überlegen, bei welchem Event das war, es war irgend so ein Musikdings, da habe ich ihn mal getroffen, Jahre später, und immer lieb, der nette Hagen von nebenan und so. Und auch Berliner Urgestein, das war auch Berliner, oder? Mhm, ist doch geboren, ja, wie wir, oder? Wie wir, genau. Wir haben noch einen zweiten O-Ton. Haben wir auch noch? Ja, AB, spielst du noch mal den zweiten O-Ton mit uns und Hagen zu... Ein Jahr oder 2 Jahre Großstadtfieber. Ein Jahr Großstadtfieber, das war, glaube ich, 1990 irgendwann. Ah, ich war gestern Abend in der Kneipe, weil ein Freund von mir, das hat jetzt aber eigentlich gar nichts damit zu tun, ist jetzt auf dem Weg nach Japan, und da war es halt, die Nacht war ziemlich lang und die Zeit war ziemlich kurz, und dann habe ich gedacht, ich spiele so Musik, die mir richtig gefällt, und da ist ja dann immer richtig leicht, da greift man so in die Kisten. Also ich nehme vorzugsweise meine Schallplatten aus eigenem Archiv, weil man nämlich hier im Radio 100 Archiv relativ wenig findet. Das ist mal zwar sehr groß, aber sehr schlecht sortiert. Und ist die Arbeit doch viel einfacher, wenn man es von zu Hause bringt. Unser Musikredakteur Hagen Liebing, und wir haben auch Musik, von wo er mitgespielt hat, von den Ärzten, ein Frühwerk aus irgendwann zwischen 86 und 88, war er ja dabei. Auf seiner Wikipedia-Seite steht auch, dass er nie richtig festes Mitglied war, sondern eher angestellter Bassist war. Bassist. Fand ich auch lustig. Und da hat er mitgespielt und auch immer live in der Zeit mitgespielt. Genau. Und was könnte passender sein als Radio brennt? Und darum zünd ich dein Radio. Die Legende kehrt zurück. Radio 100. Nur heute und nur für diesen Tag. Auf UKW 88,4 oder im Internet unter radio100.de. Radio 100. Großstadtfieber. Montag bis Freitag von 10 bis 13 Uhr. Auf 103,4 MHz. Großstadtfieber auf Radio 100. Die Legende lebt und sie wippt, wenn ihr uns hier sehen könntet, das Großstadtfieber noch das einmal auf Radio 100 hier auf 88,4 heute zu Besuch. Und wir haben jetzt gerade diesen alten Großstadtfieber-Jingle gehört. Das war der Original-Jingle. Mit Angela und Carla, das war unser Original-Jingle. Und ich meine, wie so pavlovsche Hunde, der fängt an und wir wippen alle drei wie doof im Takt, so wie wir es früher auch immer gemacht haben, wenn es losging. Ich dachte aber am Anfang, dass wir ihn ein bisschen komisch fanden erst, diese Melodie und so ein bisschen old-fashioned oder sowas. Aber es ist sehr old-fashioned. Carla, bist du davon wach geworden am Sendebeginn immer? Ja, also ich hatte damit keine Probleme. Wir hatten sowieso tolle Jingle. Nach der Werbung immer die Klospülung, ne? Das war ganz am Anfang, 87, ne? Genau, als wir noch mit diesem Schamoni-Sender 100,6 genau, zusammen. Genau, genau. Dann gab es mal eine Pause, dann gab es eine Klospülung. Herrlich. Genau, und dann halt eine Funk, ich höre so gerne Werbefunk. Funk. Wir können auch ein paar Jingles noch live einsingen später. Carla sagte ja eben schon, wir haben hier einen tollen Moderationsplan, aber wir machen auch, wie hast du schon gesagt, say it when you play it? Das war doch eine Regel bei uns damals. Also, die Musik Hagen, auch anzusagen. Genau, einfach zu sagen, was man spielt an Musik. Also heute machen das nur noch wenige Leute, können das auch nur noch wenige Leute. Denn heute ist es ja so, wenn einer einen Song im Radio hört, den findet er geil, dann geht er später in die Playlist von dem Sender und dann guckt er sich das raus. Ich aber sowieso immer nur das Gleiche. Wir können es noch. Wir Heavy spielen Rotation. Yes. Wir haben weder Heavy Rotation noch gibt es eine Playlist, sondern wir moderieren das live an, weil wir es noch können. Und das ist ein Song, den ich mir extra gewünscht habe für Hagen nochmal als kleine Erinnerung ihm gewidmet, weil Hagen war auch einer der ganz wenigen Männer, der auf Frauenmusik stand und der wirklich total viel Ahnung von geiler Rockmusik von Frauen hatte. Und ich habe zu Hause noch eine L7-CD, die er mir mal geschenkt hat und das ist auch eine meiner Lieblingsbands. Und deshalb jetzt hier für Hagen kommt L7 mit Sharp. Yeah. So, jetzt seid ihr aber wach, hoffentlich. Also wir sind's, hier ist das Großstadtfieber auf dem einmaligen Revisited-Tag von Radio 100 und wir haben Studiogäste. Aus der Potsdamer Straße kommen sie zu uns. Das Radio 100 Studio war in der Potsdamer Straße 131. Im ersten Stock? Im ersten Stock, in 1000 Berlin 30, wie wir damals immer so schön gesagt haben. Und im Studio sind Sibylle und Joy und ihr habt ein Buch über die Potsdamer Straße gemacht. Vor 5 Jahren, 2011 ist es erschienen. Es ist super dick, also es ist so Telefonbuchformat, würde ich sagen. Die Potsdamer Straße hat viel zu bieten, nicht nur Radio 100. Was verbindet euch mit dieser Straße? Na, durch die Recherche am Buch, das ist schon die zweite Auflage 2011, also seit fast 15 Jahren, haben wir natürlich sehr viele Leute kennengelernt, auch viele Leute von Radio 100, zum Beispiel Mario und Fabian und Also wir haben sehr viel geforscht und es wird uns immer mehr zugetragen jetzt und die Potsdamer Straße ist sozusagen das erweiterte Wohnzimmer für uns. Wohnt ihr da auch? Um die Ecke in der Grunewaldstraße, am anderen Ende der Straße. Was war denn der erste Ansatz, ein Buch über die Potsdamer Straße zu machen? Es gibt ja nun viele berühmte und interessante Straßen in Berlin. Ja, wir hatten den Auftrag, ein Dossier zu machen für einen Kunstwettbewerb. Da wurden Künstlerinnen und Künstlergruppen eingeladen, um die Potsdamer Straße aufzuwerten. Und dafür, weil die keine Ahnung hatten, haben wir ein Dossier erarbeitet. Das Kunstwettbewerb ist dann mehr aus politischen Gründen dann nicht verwirklicht worden, obwohl der Preisträger feststand und das Geld vorhanden war. Und wir haben dann gesagt, aus dem Dossier machen wir ein Buch. Und was habt ihr dann, woher habt ihr die ganze Info bekommen über die Potsdamer Straße? Es gibt, glaube ich, keine Straße, die so gut erforscht ist wie die Potsdamer Straße. Es gab einfach sehr viel Vorgängerpublikationen. Man denke an das berühmte Kultbuch Michael Sontheimer und Benny Herlin. Jeder kennt das. Und wir waren natürlich im Archiv. Das Archiv Tempelhof Schöneberg ist fantastisch. Es gab sehr viele Zuträge, es gibt viel graue Literatur, weil das ja immer wieder versucht wurde, die Straße zu verbessern, in Anführungszeichen. Die lässt sich Gott sei Dank nicht verbessern, die bleibt, wie sie ist. Was war denn die spannendste Zeit der Potsdamer Straße? Also als wir dort unseren Sender hatten, weiß ich, da war noch Straßenstrich am Start, da war viel los. Das ist ja heute nicht mehr so. Ja, die spannendste die Zeit, die wirklich spannend war, war um 1900. Oh, das haben wir ja, selbst haben wir nicht mehr erlebt. Nee. Was war daran so spannend? Also eigentlich alles, die moderne Kunst ist da entstanden, die Emanzipation der Frauen, der Juden, also eigentlich der Migration, ist es alles da schon passiert. Mhm. Es gibt fast niemanden, der nicht mal an der Potsdamer Straße gewohnt hatte. Und das hat uns natürlich besonders interessiert, weil wir auch für Geschichte und Kunst und die Künste überhaupt. Also selbst die Hochschule für Musik war mal in der Potsdamer Straße. Es gibt eigentlich nichts, was nicht mal in der Potsdamer Straße war. Wie ist es denn heute, wenn wir uns das heute angucken? Es ist ja auch stark gentrifiziert und nicht nur Radio 100 ist nicht mehr in der Potsdamer Straße. Auch, was ich immer sehr geliebt habe, das Pelze, der Laden. Sagen, Pelze Multimedia, ja. Da sind wir nach den Sendungen oft gerne, ja, genau, hingegangen zu Mahide. Die war gestern auch im Publikum. Die kommt heute noch in meine Sendung bei Eldoradio. Ja, nicht, ja, wahr, das ist ja toll. Ich sende ja heute Nachmittag nochmal, aber davon später mehr. Und Mahide hatte die Begine gibt es aber noch. Die Begine, ne? Gibt es noch. Das, ja. Genau, das von Lesben besetzte Haus, die 139, war ja gleich nebenan. Das gibt es auch immer noch. Mittlerweile legalisiert, wie man ja zu besetzten Häusern so sagt. Aber wie würdet ihr die Potsdamer Straße heute beschreiben? Die ist immer noch spannend und die ist vor allem sehr heterogen. Das ist nicht in jeder Ecke gentrifiziert. Es gibt viele neue Zuzügler, die Galerien vor allem, die sehr spannend sind. Wir machen auch Galerientouren, zum Beispiel heute Nachmittag gehen wir wieder auf Tour mit Leuten, gucken uns die Bilder an. Also das ist nicht so, dass man sagen würde, es ist einheitlich. Es gibt die Begine noch, das ist toll, das stimmt, aber so von den alten Sachen ist nicht mehr viel da. Ihr macht Touren, wo muss man sich da einfinden, um mitzumachen? Ja, also jetzt zum Beispiel das Frauenmärz. Beim Frauenmärz, auch ich bin da beim Frauenmärz dabei, wir machen da zum Beispiel, also heute, die ist für den Frauenmärz, also wird es durch den Frauenmärz verbreitet. Und am 18. machen wir noch eine. Da besuchen wir dann auch eine Ausstellung, weil auch der älteste Künstlerinnenverein Deutschlands hat selbstverständlich in der Potsdamer Straße angefangen, um 1893. Mhm. Und da ist zurzeit eine Ausstellung dieser Frauen von damals, eine wunderbare Ausstellung. Die besuchen wir dann mit Leuten. Wo genau ist sie? Im Camaro-Haus in der Potsdamer 98 neben Wintergarten. Alles klar. Die ist noch bis Mitte März zu sehen. Gut. Und eure Tour, kann man da einfach mitlaufen? Nee, da muss man sich anmelden. Es haben sich jetzt schon fast 40 Frauen angemeldet. Nicht nur Frauen, auch männliche Begleiter sind erlaubt und Babys. Wir haben ein Baby dabei. Wie schön. Gibt es eine Internetseite, wo man sich anmelden kann? Es gibt auf jeden Fall Frauenmärz eine Internetseite und da kann man auch bei uns auch anrufen, sich anmelden über E-Mail. Das findet man alles im Internet, aber wie gesagt, die Tour ist schon mal ausgebucht. Es ist Chris Dreier, wird heute besucht. Okay, prima. Und das Buch ist wirklich sehr, ich halte es jetzt das erste Mal in den Händen, weil ich ja nach Hamburg abgewandert bin und das nicht mehr so mitgekriegt habe, aber du hattest vorhin Sibylle Marion Fabian erwähnt, eine alte Dissonanzen-Kollegin von mir und die Kuratorin des gestrigen Abends, experimentelle Musik auf der Bühne, stundenlang, es war super geil und sie hat hier, in dem Buch wird sie zitiert, mit dem Ende, etliche Mitarbeiter von Radio 100 machten anderswo Karriere, wir erlebten das Ende wie das katastrophale Ende einer Liebesbeziehung. So war es doch auch, Manuela, so oder? So war es, genau, das ungewollte und katastrophale Ende. Gut, ich danke euch beiden für dieses wunderschöne Buch und für euren Besuch, Sibylle Nägele und Joy Markert vom Potsdamer Straßebuch. Vielen Dank. Guten Morgen Berlin, hier ist das Großstadtfieber und ich wollte schon gerade sagen, Manuela, wo bist du denn? Auf dem Klo versackt oder was? Der Weg ist sehr weit, das ist, hatten wir früher in der Potsdamer Straße 131 im Rittersaal alles etwas einfacher, da war es alles etwas fußläufiger, gell? Das ist wahr, ja. Hier in der im Kolumbiatheater geht es sehr hoch her, hier ist auch schon jede Menge los, ihr hört im Hintergrund vielleicht die Leute, ja, ich bin die Treppe hochgerannt, weil das hier so weitläufig ist. Ach, da ist eine Treppe. Wir sind ja auch nicht mehr 25. Ich schon. Gefühlt. Gefühlt, im Herzen. Gefühlt, vor allen Dingen heute Morgen um 9.25 Uhr. Du, und ich sag dir was, letztes Jahr habe ich in Hamburg L7 gesehen. Ich auch. Was? In Hamburg? Nein, in Berlin natürlich. Aber weißt du, wo ich L7 gesehen habe? Hier im Kolumbiatheater live. Nicht wahr. Das war super geil. Die haben ja gerade schon gehört. Die sind toll. Haben wir unseren nächsten Interviewgast? Nee, wir müssen jetzt ein bisschen überbrücken, ach so, weil der Herr Momper, mit dem wir eigentlich reden wollten, der hat schläft wohl noch eine falsche Telefonnummer, oh, oder sich in seinem roten Schal verwickelt, keine Ahnung. Falls er zuhört, der Herr Momper, am Frühstückstisch. Möge er anrufen, möge aber, er doch, wo? Aber wo denn? Haben wir hier eine Nummer? Keine Ahnung. Wir rufen vielleicht ihn unsere an, Redakteurin. Ich. Ja doch, ich kann die Telefonnummer geben. Herr Momper, wenn Sie mich hören, dann schreiben Sie bitte nicht. Bleistift zur Hand. Und dann geht es unter die 0171 217 38. 95. Ist das jetzt deine Privatnummer gewesen, AB? Nee, das ist eine Studiennummer. Stellt euch mal vor 30 Jahren hätten wir das gemacht. Herr Momper, wenn Sie zuhören, könnten Sie mal bitte für den Antrag so und so stimmen? Das wäre toll gewesen. Ach, die Rede herrlich. Ist übrigens von Walter Momper, dem damals regierenden Bürgermeister von West-Berlin, mit dem wir gleich plaudern wollen, wie er so Radio 100 eigentlich fand. Von der SPD und bekannt geworden durch seinen roten Schal, den er immer umhatte. Genau. Auch als Mauer, als er der Mauerspatz war, einer von denen, als die Mauer geöffnet wurde, haben die doch gesungen alle an der Mauer, dieses legendäre Bild. Singen muss er heute hier nicht. Während wir ihn noch anrufen, hören wir einfach ein bisschen, apropos Mauer, ein bisschen Musik. Es singt gerade Nina Hagen, unbeschreiblich weiblich, aber was ja wiederum doch zum Frauentag passt, gell? Thank you. zu erfüllen. Für dich nicht, für mich nicht, ich hab keine Pflicht. Marlene hatte andere Pläne. Simone Beauvoir sagt Gott bewahrt. Und vor dem ersten Kinderschreien muss ich mich erstmal selbst befreien. Und augenblicklich fühl ich mich unbeschreiblich weiblich, weiblich. Ich höre meine Moderatorin irgendwie nicht. Wo ist sie denn? Manuela, kannst du mal kurz ein bisschen retten hier, weil irgendwie, ich habe Angela nicht. Was mache ich? Irgendwie ein bisschen miteinander. Hallihallo, komm jetzt? Ich jetzt. Aber hier ist Angela und ich bin mal so ein bisschen rausgegangen. Hört ihr mich noch da im gläsernen Studio? Alles gut. Super, ich bin jetzt hier an der Bar sozusagen und Nico steht neben mir. Ich höre mich gar nicht auf dem Kopfhörer, aber ist egal. Das ist wir egal. Ja. Grüß dich, genau. Nico. Hallo. Ich habe dich vorhin im Radio gehört, noch als ich im Bett lag, heute Morgen schon. Ja. Und du köchelst was Schönes. Und zwar Ursuppe. Sieht sehr, ja, sieht spannend aus. Experimentell. Ja, experimentell ist das gute Wort. Es ist eine Rindersuppe mit ein bisschen Gemüse drin und verlorene Eiern. Also vegan. Es ist eine vegane Rindersuppe. Eine vegane Rindersuppe, ganz genau. Und die verlorenen Eier sind besonders wichtig in der gesamten Komposition, weil die ja eigentlich unsere kleineren Minderheiten darstellen. Die Ursuppe ist ja entstanden aus der Notwendigkeit heraus, Radio zu machen, aus der Notwendigkeit heraus, alle Strömungen, die es in der Gesellschaft gibt, weiterzutragen. Und diese verlorenen Eier, das sind eigentlich all diese Themen. Das sind die schwulen Lesben, das sind die verlorenen Töne, das sind und so weiter und so weiter. Die Frauen. Die Frauen, ja. Die Kernredaktion, die Kultur. Genau, genau. Also, Harald Asel droht hier mit dem Finger mit dem Wort Kernredaktion, toll. Ja, und das ist halt eben das Schöne an Radio 100 gewesen, dass wir uns damals alle getroffen haben und dass wir damals alle und trotz aller Differenzen, die wir hatten miteinander, dass wir trotzdem es so lange Jahre ausgehalten haben. Ich habe vorhin gehört, dass du in Amsterdam lebst und nee, Quatsch, war ich da noch schlafend. Wo, du bist aber in Holland oder wohnst du hier jetzt? Nein, ich bin immer noch in Hamburg. Immer in Hamburg? Ja, genau. Wieso haben wir uns denn da noch nie getroffen? Ich bin da auch seit 92. Musst du mal vorbeikommen und kochen bei mir. Genau, können wir gerne machen. Das ist ja das Schöne, dass wir seit 30 Jahren uns nicht mehr alle gesehen haben und jetzt sich wieder Freundschaften gründen und hey, du da und hier und lass uns mal treffen. Das ist das Schöne an diesem Radio 100 Revival. Genau, es ist ein kleines Klassentreffen. Und du kochst auch weiterhin so semi-professionell. Nein, ich koche nur im Prinzip zu Hause und ich habe aber so semi-professionell ein Kochbuch geschrieben für Blinde und Schlechtsehende. Das kann man sich im Internet anschauen, kann man danach kochen. Das ist ein ganz einfaches Kochbuch unter www.audionauten.net. Ich habe da mal reingeguckt, das ist sehr schön gestaltet. Also www.audionauten.net. Kochen mit Nico. Das sieht doch recht appetitlich aus. Dürfen wir nachher alle mal probieren davon? Gerne, ja. Okay, wir gehen wieder zurück ins Studio zu Manuela und zur nächsten Musik. Ja, die nächste Musik kommt bestimmt. Ich wollte noch sagen, ich finde es ganz großartig mit dem Kochbuch für Blinde, was man sich im Internet angucken kann. Ein Glück sind wir nicht mehr der politisch korrekte Sender von früher, sonst gäbe es jetzt richtig Ärger. World was on fire and no one could save me but you. In unserem Reigen, was wurde eigentlich aus früheren Radio 100 Kolleginnen und Kollegen, begrüße ich jetzt Chris Korpjun. Schönen guten Tag. Ehemals von City Radio. Mhm. Wer City hört, denkt natürlich, das ist doch dieses Stadtmagazin. Mhm. Die feiern jetzt auch ein Jubiläum, ich glaube 20 Jahre. Alle werden irgendwie 20 oder 30 Jahre dieser Tage. Chris, du hast damals aber City Radio gemacht bei Radio 100. Richtig. Warum musste es auch noch City Radio eigentlich geben, wo es schon die Zeitschrift gab? Ach, der City war eigentlich immer schon radioaffin. Der erste Versuch in Richtung Radio kam noch vor Radio 100. Das war 1986, als da die erste Frequenz frei war. Da hat City schon auf Hör 1 gesendet. Das war ein sehr abenteuerlicher kleiner Sender da hinten. Da haben wir auch gesendet, du wirst es nicht glauben. Angela, ja. Erinnerst du dich? Wir haben auch mal auf Hör 1 gesendet, dann können wir mithalten. Das war in Schmargendorf da, genau, irgendwie, ne? Richtig, Ecke. Richtig, in so einem Sutterengen da. Ich hab alte Schwarz-Weiß-Fotos von einer legendären Eldoradio-Sendung, wo Jean Marais Gast war. Stimmt. Und es war mitten im Sommer, er hat geschwitzt wie Hulle und hatte so schöne Schweißflecken. Das war ja so in schön. So einem Keller, in so einer Art Wohnhaus im Schmargendorf, da war Hör 1 und da haben Angela und ich, da waren wir wirklich noch Teenager fast. Carla, du bist ja noch zur Schule Mitte gegangen. Mitte der 80er, nein. Carla war noch gar nicht auf der Welt. Wir haben da schon aus Schmargendorf gesendet und City Radio mit Chris offensichtlich ja, auch. Ja, wir hatten in Schmargendorf hatten wir einmal täglich von 19 Uhr bis 19.10 Uhr oder so die Tageshinweise und auch samstags das Magazin von 11 bis 1. Und das ging so, bis halt dann die Frequenz an Herrn Jamoni ging, um die es damals ja ging. Und dann kam vollkommen überraschend für mich 3 Jahre später das Comeback bei Radio 100. Mhm. Da gab es dann das samstägliche Morgenmagazin. Und was wieder. Hast du da gemacht? Dummes Zeug erzählt, sagen die einen, moderiert, sage ich. Worum ging es damals in euren Sendungen? Das war eine akustische Auflage des Magazins, also von Politik bis Veranstaltungshinweis, vom Interview. Ich hatte mal Helge Schneider in der Sendung, das war ganz furchtbar. Den hatten wir übrigens im Großstadtfieber auch. Der wurde, glaube ich, damals rumgereicht. Der war im BKA-Zelt und keine Sau kannte den. Ja, und da war der auch bei Radio 100. Bei uns war er schon ziemlich bekannt und er hat die übelstmögliche Nummer abgezogen. Er hat 2 Stunden neben mir gesessen, nicht mit seiner Helge Schneider Stimme gesprochen, sondern mit seiner privaten Stimme und hat gesagt, er wäre der Manager, Helge Schneider würde nicht kommen. Oh, das ist aber echt fies. Ich bin beinahe gestorben. Wow. Ja, aber war das auch schon deine schlimmste Erinnerung an die Zeit? Ach ja, also Helge zu toppen war eigentlich unmöglich. Du bist jetzt aber der echte Chris Kopion, oder? Oder bist du der Manager? Nein, ich bin ganz echt. Ich kann auch meinen Ausweis zum Nachlesen verteilen gerne. Das nutzt im Radio bekanntlich wenig. Wenn du an Radio 100 denkst und es in einem Satz heute nach 30 Jahren zusammenfassen müsstest, würdest du was sagen? Freundliches Chaos. Sehr schön, es waren sogar nur 2 Worte und besser kann man es nicht beschreiben. Chris, was ist aus dir geworden? Was machst du heute? Oh Gott, ich beschreibe ein bisschen die Klowände im Internet. Das heißt, ich blogge, ich bin immer noch Schauspieler. In 2 Wochen mache ich im Ammerkort in Steglitz einen Irlandabend. Ich schlage mich irgendwie so durch. Fein. Dann danke ich dir für deinen Besuch und für den kleinen Ausflug in die Vergangenheit zum City Radio, was zu Gast war damals auch bei Radio 100. Chris Kopion, vielen Dank. Okay, danke sehr. Tschüss. We'll be right back. So, mit Walter Momper, das hat leider nicht geklappt, vielleicht im Gegensatz zu uns, wie normale Menschen, schläft er um diese Uhrzeit noch, wir wissen es nicht. Dann machen wir einfach weiter mit einem Gast am Telefon, auf den ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe und der auch eigentlich viel cooler als Walter Momper ist, weil er jetzt nämlich wach ist und bei uns am Telefon. Ich begrüße Boris Aljinovic. Momper, stecken wir auf die Jumper, die meinte Busselig, das hieß Low Jumper, das haben wir 85, glaube ich, gemacht. Genau so klang es damals. Boris, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, du kannst eigentlich nicht älter als 12 gewesen sein, als du bei uns in der Großstadtfieber-Sendung so spontan Sketche mit verteilten Rollen gesprochen hast. Weißt du das noch? Das erinnere ich noch, ja. Ich glaube, ich war nicht älter als 12 vom jetzigen Standpunkt aus, also wenn ich so Fotos betrachte. Aber ich glaube, wir waren, glaube ich, schon 5 Jahre älter oder so. 17, 18 oder sowas waren wir. Und du hast sowas gemacht, das hieß, glaube ich, Boris und Morris. Genau, wir hatten eine Live-Show und dann hatten wir uns eine Radiosendung ausgedacht, die Boris und Morris Show. Und hatten... Immer um 12 Uhr hatten wir die Sendung und ich fing dann immer an mit so Nachrichten. Also hier ist Radio 100 mit den Nachrichten. Bonn, der Bundespräsident Richard von Weizsäcker spricht sich für Vernunft in der ganzen Welt aus. So hohle Sätze. Und dann rief Morris an, nämlich Morris Merseburger, und verkündete, dass er in einer lebensgefährlichen Situation jetzt live am Telefon wäre. Eine Flugzeugentführung und irgendwie... Und er starb dann immer während dieser Live-Reportage und dann sendeten wir ihm zu Ehren sozusagen ganz traurig sein Lieblingshörspiel, weil nicht hatte Boris Merseburger lieber als Hörspiel. Dann meldete er sich mit der unglaublichen Geschichte zurück, wie er diese Sache überlebt hat. Wahnsinn. Und da haben wir halt so das mit Schnürsenkeln rumoperiert und durften halt da rumspielen. Das war sehr toll. Du hast aber auch, das hat mich damals sehr beeindruckt, da warst du ja noch lange nicht so bekannt wie heute, da hast du so mit verteilten Rollen gesprochen, dass ich dachte, es sind mindestens 15 verschiedene Menschen im Studio. Das warst du aber ganz alleine, da erinnere ich mich ganz genau dran. Ich war mega beeindruckt und dachte, Mann, was ist denn das für ein Typ? Der hat ja Talent, der wird bestimmt mal ein Superstar und ich sollte recht haben. Der wird bestimmt mal Tatortkommissar. Nee, das habe ich nicht gedacht. Ich dachte, der wird 15 Rollen gleichzeitig spielen können. Das wäre toll, so ein Tatortkommissar wie Dr. Seltzer, ganz viele Rollen, aber... Das bietet der Tatort nicht ganz, aber die in den Hörbüchern oder so macht es mir natürlich Spaß. Und das ist im Kinderzimmer entstanden. Da haben wir das zu unserer Übung gemacht, halt auf unserem ersten Kassettenrekorder möglichst 70 Rollen in 3 Minuten unterzukriegen. Wahnsinn. Und kranke Geschichten zu erzählen. Toll. Das wäre echt toll. Du als bipolarer Berliner Tatortkommissar in 6 verschiedenen unterschiedlichen Rollen. Das finde ich toll. Du bist übrigens, Boris, ich bin hier Angela, die Moderatorin, auch heute Hallo. Abend mit Anni Domini zusammen, die heute Abend Veranstaltung hier im Columbia Theater. Du wirst uns auch auf der Bühne beehren. Was wirst du uns denn da zeigen? Soweit ich informiert bin, es gibt keine Bänder mehr. Es gibt keine Skripte mehr von damals. Und ich bin zum Gespräch geladen. Also ich müsste wirklich... Du musst dich dann schon wieder mit Angela unterhalten, Leute. Gott. Oje. Das werden wir hinkriegen. Du wirst einfach in ein paar deiner Rollen schlüpfen heute Abend. Ich müsste mich dann provozieren, dass ich das hinkriege. Und ansonsten kann ich halt nur die Geschichte erzählen. Es gab eine Sendung um 12 Uhr, wo Morris Merseburger sich hinter Pariser Platz meldet, auf der Ostseite, und erzählt, dass die Bagger aufgefahren sind, das VEB-Wimpeln und alles. Und er sagt, ich glaube, die reißen die Mauer ein. Und sie taten es dann auch. Und 100.000 Ostberliner stürmten also diesen Pariser Platz und er wurde in seiner Telefonzelle totgetrampelt. Es gab sein Lieblingshörspiel. Und sterbend berichtete er noch, dass die auf der anderen Seite, die rübergekommen sind, wollen die Mauer ganz schnell wieder hochbauen. Und damit nicht noch mehr rüberkommen. Und irgendwie weiß ich gar nicht, wie er überlebte, aber wir waren halt 12:45 oder so fertig. Oder früher, eine halbe Stunde hatten wir. Und um 13 Uhr kam die offizielle Meldung über den echten Nachrichtenticker, dass Honecker zurückgetreten ist. Und wir sind nach wie vor überzeugt. Das waren wir. Weil wir hatten 3 Monate an der Sendung gearbeitet. Und hatten die Idee, so irgendwie, also Boris ja Engländer, irgendwie hatte da überhaupt kein heiliges Verhältnis zu der ganzen Mauerlage, sondern eher ein humoristisches. und konnte auch mit seinem britischen Pass da irgendwie rübergehen. Ich musste immer so ein Besuchsvisum, fand das immer doof. War halt so ein richtig ignoranter kleiner Westberliner Rotzlöffel. Und ja, na, solche Geschichten gibt es. Toll, das ist toll, da werden wir irgendwie den Abend heute Abend bestreiten. Ne? Heute und ich freue mich. Ab 20 Uhr, ja, ab 20 hier im Columbia-Theater. Aber vorher gibt es ja auch noch viele tolle Panels und Sendungen zu hören hier vom Gläsernen Studio. Das erzählen Studio. Wir gleich nochmal. Ja. Das war jedenfalls erstmal Boris Aljinovic, der Mann, der Erich Honecker zu Fall brachte. Boris, vielen Dank. Und die Mauer. Bis heute Abend. Und die Mauer. Bis heute Abend. Die Mauer. Tschüss. Ich freue mich sehr. Tschüss. Tschüss. Oh, jetzt kurz vor Schluss hier im Großstadtfieber wird es noch richtig hektisch und geschäftig und wir haben Hörer am Telefon. Ich begrüße meinen alten Freund Rainer. Grüß dich. Hörst du uns? Liebe Freundin, ja, ich höre dich gut. Morgen. Grüß morgen, dich, so früh schon auf. Morgen, Rainer. Morgen, Rainer. Und du hörst uns seit 7 Uhr, hoffe ich, hier stramm. Ja, das wäre sehr geflunkert. Sagen wir mal seit 9. Ja, das reicht vielleicht auch. Ich bitte das zu entschuldigen am Samstagmorgen. Rainer, wir kennen uns jetzt irgendwie fast 30 Jahre, nämlich, oder nee, nicht 28 vielleicht. Du hast irgendwann, erzähl mal die Geschichte, wie wir uns kennenlernten. Das war nämlich über Radio 100. Ja, du hast abends moderiert und zwar irgendwas wie eine gefakte, damals nannte man das Erbschleichersendung. So nach dem Motto, hier ist dann ein Wunsch von der Elvira für die Tante Hannelore, so in der Art, so aus Wedding, und die wünscht sich irgendwas. Und dann so, heißt ja eine komische Sendung irgendwie. Und ja, man merkte dann irgendwie nach dem zweiten Durchlauf, das ist irgendwie sehr gefaked. Und ich habe mir dann gedacht, jetzt rufe ich da mal an und wünsche mir wirklich was. Und du konntest auch ein bisschen was in Näherung, was ich mir gewünscht habe, spielen. Wir hatten nämlich damals irgendwie die Young Marble Giants hast du gespielt. Young Marble Giants, geil. Wurlitzer ja, Jukebox ja. Oder sowas. Toll. Ja, irgendwie und Sachen aus den 80ern, genau. Und dann habt ihr euch angefreundet? Ich kann mich nur noch erinnern, dass mir die Sendung dann eigentlich relativ egal war, weil ich mich mit Rainer am Telefon so nett über Musik unterhalten habe und ich dann immer, Moment mal Rainer, ich muss gerade mal die Platte wechseln oder irgendwie sowas. So hast du damals und dann gesendet. Verantwortungslos. Verantwortungslos. Und dann hast du irgendwie gesagt, ah, ich wohne irgendwie um die Ecke. Wir haben beide festgestellt, wir wohnen irgendwo in Schöneberg. Und dann hast du mich zu deinem 30. Geburtstag, glaube ich, eingeladen damals. So war das. Nee, nicht so ganz. Ihr habt damals, so alt war ich, damals glaube ich auch noch gar nicht. Wir hatten, wie ihr hattet, irgendwas eventmäßiges mitorganisiert, was so in Richtung 70er Jahre Sachen irgendwie mit Sit-In. Und damals war das Tempodrom noch hier um die Ecke von einer schwangeren Aussage. Genau. Ah, und das da haben wir uns dann Feld. Getroffen. Da meinst du, ja, man kann sich ja da mal irgendwie treffen. Und seitdem sind wir doch gut in Kontakt geblieben. Toll. Sehr schön. Ich bedanke mich. Schön, dass wir mal geplaudert haben, Rainer, weil ich gucke jetzt gerade auf die Uhr, 9.58 Uhr. Wir müssen jetzt gleich mal ein bisschen Musik machen und dann noch. Du kannst ja später wieder mit Rainer telefonieren. Ja, genau. Machen wir senden derweil ein bisschen. Danke, Manuela. Rainer. Tschüss, Rainer. Einen schönen Tag noch. Bis Was? Bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Jetzt ab. Absage. Mikrofon ist auf. Ihr kennt euch aus. Ihr kennt euch aus. Das Studio wird gestürmt vom Kunstrausch. Eigentlich hatten wir noch eine Hörerin geplant, die ist jetzt im Äther verloren gegangen. Wir haben jetzt noch, jetzt ist 10. Ich überziehe gnadenlos, weil ich bin heute Morgen um 7 aufgestanden, sage ich mal. Und ich kann ja machen, was ich will. Genau. Das war... So schön. 3 Stunden Morgensendung, Morgengrauen und Großstadtfieber zusammen. Hier im Studio waren Carla Schlender und Angela Gobelin. Seit 8.30 Uhr waren wir hier und Manuela Kai schon um 7 Uhr hier. Genau, das war übrigens live für alle meine Freunde und Freundinnen da draußen, die zuhören. Wir haben hier live gesendet ab Samstag um 7 Uhr und ich möchte mich bedanken bei den lieben Hörerinnen und Hörern, die hier Croissants und Kaffee vorbeigebracht haben, Christian und Eva, tausend Dank, seitdem bin ich nicht mehr schlecht gelaunt. Ich bedanke beim Hauptstadtkulturfonds. Der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, die haben nämlich hier dieses ganze Festival ermöglicht. Hier gibt es auch die tolle Radio 100 Ausstellung, zusammengestellt von Hans Hütt und Volker Grasmuck, die überhaupt ganz viel für dieses Wochenende getan haben. Und das möchte ich nicht versäumen, denen dafür zu danken. ebenso dem Michel Neuner, der hier sehr viel auf die Beine gestellt hat und auch die ganze PR für diese Sache gemacht hat. Und mein besonderer Dank geht an diese Technik-Crew, AB, dass er seit 6 Uhr heute Morgen hier die Sendung gefahren hat und gestern hier auf Knien rumgerutscht ist, um wirklich dieses gläserne Studio hier im Columbia Theater aufzubauen. AB ist natürlich nicht alleine, hier stehen unsere wunderbaren Techniker und Innen, die Susi Werli und der Gregor Schuster und viele andere, die mitgeholfen haben, an den, wie wir früher immer gesagt haben, Reglern und Reglerinnen, das wollte ich einmal noch gesagt haben, genau. Und wir hatten sogar eine Redakteurin heute, die auch nicht ungenannt bleiben soll, nämlich die Susanne Wündisch, steht hier gerade, hallo! Und ein Musikredakteur, den Andreas Wick, der die tolle Musik ausgesucht hat. Genau, und hier geht's noch weiter mit der Sendung Kunstrausch. Neben mir sitzt schon Volker Heise, der wird gleich übernehmen. Hallo Volker. Hallo, guten Morgen. Und guten seid Morgen. Zu lange, wie immer. Wir überziehen Gnaden. Dafür gibt's ja früher schon so. Dafür gibt's ja keine Nachrichten. Ich darf mich noch bei unseren Medienpartnern verabschieden und bedanken. Das sind die Siegessäule natürlich, Berlins auflagenstärkstes Stadtmagazin. Dann die weniger auflagenstarken Stadtmagazine City und Tipp. Und Multikult FM, das Berliner Fenster. Und dann gibt es noch die Robert-Havemann-Gesellschaft, bei der ich mich bedanken möchte, weil die alles, was bei Radio 100 jemals veröffentlicht und gesendet wurde, demnächst archivieren. Auch das ist nämlich ein Grund für dieses 30-Jahre-Wochenende hier, dass wir alles archivieren, was wir schon mal über den Äther geblasen haben. Und auch Teile dieser wunderbaren Ausstellung hier im Zelt geht dann in die Robert-Havemann-Gesellschaft über. Und ihr könnt vorbeikommen im Columbia-Theater. Wir senden den ganzen Tag bis in die Nacht gleich mit dem Kunstrausch weiter hier auf 88.4 oder auf der Webseite oder live hier zu begucken in diesem aquariumähnlichen Studio. Ihr könnt immer noch vorbeikommen. Auch die Kunstrausch-Leute freuen sich sicherlich über Croissants, Kaffee oder später auch ein Glas Sekt, nehme ich an. Auch über Gäste. Auch ja, über Gäste. Ja. Auch über unsere Sendung übrigens. Die könnt ihr gleich machen. Heute Abend gibt es noch eine große Party, moderiert von Angela Gobelin und Anni Domino. Domini. Anni Domini, wie gestern Abend schon. Und das geht um 20 Uhr los. Aber einfach, wenn ihr feuchte Augen bekommen habt oder irgendwie einfach mal ehemalige Radio 100 Macher und Macherinnen anfassen wollt, anschauen wollt, dann kommt her in den Columbia-Damm, Nummer weiß ich nicht. Nummer 9. 9 am Columbia-Theater, im Columbia-Theater. Und es gibt Panels, es gibt Diskussionsrunden. Und es gibt noch eine Eldoradio-Sendung von 17 bis 19 Uhr. Da hören wir uns dann auch nochmal wieder. Da überziehe ich dann auch nochmal Volker, um alle also fertig zu machen. Macht die Hütte voll hier. Und jetzt der Kunstrausch. Jo, tschüss.